Kinder, doch jetzt sind wir erwachsen. Warum sagen alle, man hätte da nichts mehr zu lachen? Ja, vielleicht haben sie recht, doch die Erinnerung bleibt. Also bring me back in time. Es wird nie mehr wie damals. Nimm es an, es ist am Anfang. Es wird nie mehr wie damals. Mach kein Drama, das ist ganz normal. Der Dreck auf der Handfläche oder der Hechtsprung ins Planschbecken. Ey, mir ist immer noch egal, ob ich zu Hause bei einem Kumpel auf der Couch in einem Zelt oder am Strand penne. Für die Eltern und die Lehrer war's ein Fluch, für uns ein Segen. Mann, wir liefen auf dem Schulhof einfach schmutzig durch den Regen. Wir spielten Fußball ohne Regeln und versuchten uns dabei nur so Hüfte rumzugrätschen. Ich erinnere mich daran, wie wir eine Seifenkiste bauten. Freitagabend immer einen Zeichentrickfilm schauten. Pokémon gezockt und hatten Glurak mit dem Team. Was ne super Disziplin, denn wir haben stundenlang gespielt. Ey, wir haben täglich an den Haustüren geklingelt und gefragt, ist er da, kann er raus, kommt zum Spielen. Ging es mal bergab, dann mit nem Schlitten vor nem Hügel. Ey, mit meinen besten Freunden hab ich mich immer geprügelt. Wir waren mal Kinder, doch jetzt sind wir erwachsen. Warum sagen alle, man hätte da nichts mehr zu lachen? Ja, vielleicht haben sie recht, doch die Erinnerung bleibt. Also bring me back in time. Es wird nie mehr wie damals. Nimm es an, es ist am Anfang. Es wird nie mehr wie damals. Mach kein Drama, das ist ganz normal. Immer Palaver mit Lehrern, klar, ich war voller Fehler und kam unter die Räder, GTA San Andreas. Ich rauchte das erste Mal Dope in der Oberstufe. Das erste Mal Bon, komplett totgehustet. Mit Sven Jäger aus dem Schlecker geklaut. Heimlich die Kippen von meinen Eltern geraucht. Ich war Klassenclown, doch wollte schon immer Rapper werden, kein Joke. Zweite Klasse auf dem MP3-Player läuft mein Block. Das ist Dragon Ball Z. Das ist, wenn du die Top 4 geschafft hast und Dad unterm Kissen den Gameboy entdeckt. Bist du erwachsen oder bleibst du ein Kind? Ich hab so viele Fragen und bleib weiter im Clinch. Das erste Mal auf Teilen und bis 5 wach. Über den Zaun und dann rein in das Schwimmbad. Damals noch auf FLS, das Scheiße geklimpert. Heute dreht sich mein Leben um Hi-Hats und Kickdrums. Wir waren mal Kinder, doch jetzt sind wir erwachsen. Warum sagen alle, man hätte da nichts mehr zu lachen? Ja, vielleicht haben sie recht, doch die Erinnerung bleibt. Also bring me back in time. Es wird nie mehr wie damals.